1. Jesus brach von dort auf und begab sich in das Gebiet Judas Soyen das Land jenseits des Jordan, wo sich ernüt groß Menschenmengen im Inversemelten, die wie gewohnt lert. 2. Einige Pharisäer hörten sich im und fragten, emin auf die Probe zu stellen, ob es einem Mann erlaubt sei, seine Frau zu entlassen. 3. Erwidet ihnen jedoch, was hat euch Mose befohlen? 4. Sie antworteten, Mose hat erlaubt, einen Scheidbrief zu schreiben und die Frau zu entlassen. 5. Jesus erklärt ihnen daraufhin, wegen ihrer Herzenshartigkeit hat euch dieses Gebot geschrieben. 6. Doch von Anfang der Schöpfungen hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. 7. Die Schalb wird ein Mann seinen Vater und sein Mutter verlassen. 8. Und die beiden werden ein Fleisch sein, folglich sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. 9. Was Gott also Zeus mengefat hat, soll der Mensch nicht trennen. 10. Als sie später im Haus waren, befragten in die Jünger ernüt zu diesem Thema. 11. Sagt ihnen, wer seine Frau entlast und ein ander heiratet, beget ihr Brücken. 12. Und wenn ein Frau ihren Mann entlast und einen anderen heiratet, beget auch sie ihr Brück. 13. Man bracht keine zu ihm, damit sie beruhe, die Jünger jedoch wiesen die Lut, die sie brachten, zurecht. 14. Als Jesus dies bemerkt, wird unwillig und sagt zu ihnen, lasst die keine zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn solchen gehort das Reich Gottes. 15. Wahrlich, ich versichere euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kinder nimmt, wird niemals hineingelangen. 16. Daraufhin nahm sie in die Arm, legte ihnen die Hand auf und segnet sie. 17. Als sich auf den Weg machte, lief ein Mann herbei, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, Guter Meister, was muss ich tun, ewiges Leben zu erben? 18. Jesus erwidert ihm, Warum nennst du mich Gott? Niemand ist Gott außer dem einen Gott. 19. Die Gebote kennst du sollst nicht töten, nicht die Ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsch zu nisabelgen, nicht betrügen und deinen Vater und deine Mutter ehren. 20. Der Mann antwortet ihm, I Meister, all das habe ich von meiner Jugenden befolgt. 21. Jesus sah ihnen, empfand lieb für ihn und sagt, Eins fällt dir noch, geh hin, verkauf als, was du besitzt, und gib es den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. 22. Der Mann wird jedoch traurig über dies Worten jing betrübt weg, die sehr reich war. 23. Jesus blickte sich und sagt zu seinen Jüngern, Wie schwer ist es für die Reichen, in das Reich Gottes zu gelangen? 24. Die Jünger waren über sein Wort bestürzt. Jesus begann ernüt und sagt zu ihnen, Kinder, wie schwierig ist es, in das Reich Gottes einzugehen? 25. Es ist leichter für ein Kamel, durch ein Nadelohr zu gehen, als für einen Reichen, in das Reich Gottes zu gelangen? 26. Sie waren zutiefst erschrocken und fragten ihn, Wer kann dann überhaupt gerettet werden? 27. Jesus sah sie an und sagt, Bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott ist alles möglich. 28. Petrus begann daraufhin zu ihm zu sagen, Sie, wir haben alles verlassen und sind dir gefolgt. 29. Jesus erwidert, Wahrlich, ich versichere euch, niemand, der Haus oder Bruder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Acker am Meintwillen und am des Evangeliums willen verlassen hat, 30, wird nicht hundertfach mehr empfangen in dieser Zeit, Hauser, Bruder, Schwestern, Mutter, Kinder und Acker, verbunden mit verfolgungen und in der Kommenden Welt ewiges Leben, 31. Doch will, die jetzt die ersten sind, werden die letzten sein, und die letzten werden die ersten sein, 32. Sie waren auf dem Weg nach Jerusalem, wo bei Jesus ihnen verranging, was sie überwältigte. Die Nachfolgenden waren von Furcht erfüllt. Er nahm die Zwölf ernüt bei sich und begann, ihnen von den bewussten Händen Erinnern zu erzählen. 33. Sie, wo siehen hinauf nach Jerusalem, und der Menschen wird den Hohenpriestern und Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Sie werden in zum Tod verurteilen und in den Heiden übergeben. 34. Dies werden in Verspotten, Anspucken, Geißeln und Toten, Docnac drie tagen worden Orphistien 35. Jacobus und Johannes, Dyson des Zebedors, trathen in Heron und Sagten, Meister, were mochten, das du uns gewarst, warum were ditchbitten werden 36. Erfragte Sie, was wollt das ich für euch tun soll 37. Sie erwiderten, Erlobans, das eine von uns zu deiner Rechten und der ander zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit sitzen darf 38. Jesus entgegnet ihnen, wisst nicht, was die verlangt. Konnte den Kelch trinken, den ich trink, oder mit der Torf getorft werden, mit der ich getorft word, 39. Sie antworteten ihm, wir können es, Jesus sagt zu ihnen, den Kelch, den ich trink, werdet trinken und mit der ich getorft word, werdet getorft werden 40. Doch das sitzen zu meiner Rechten oder Linken zu Virgben, steht nicht in meiner Markt, sondern es ist für Jean bestimmt, denen es bereitet ist 41. Als die anderen zen Jünger dies horten, werden sie unwillig über Jacobus und Johannes. 42. Jesus rief sie zu sich und sagt, wisst, das Diogenigen, die als Herrscher der Volke gelten, dies unterdrucken und machtigen gewalt über sie ausüben, 43. Doch unter euch soll es nicht so sein, viel mehr soll dergenage, der unter euch groß werden will, eure Diener sein 44. Und wer unter euch der erste sein will, soll der Sklave alle sein 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, sich dienen zu lassen, sondern zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viel hinzugeben 46. Sie gelangten nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer betrachtlichen Menschenmensch Jericho verließ, saß der blind Bettler Bartimaeus, der Sohn des Timaeus, Straßenrand. 47. Als hort, das ist Jesus von Nazareth war, begann zu rufen, Jesus, Sohn Davids, erbarm dich meiner, 48. Viel wiesen in Zurechten forderten in auf zu schweigen. A jedoch rief so lauter, Sohn Davids, erbarm dich meiner, 49. Jesus blieb stehen und sagt, ruft in her bei, sie riefen den blinden und sagten zu ihm, sei getrost, steh auf, ruft dich, 50. Warf seinen Mantelweg, sprang auf und kam zu Jesus. 51. Jesus fragte ihn, was mochtest du, das ich für dich tun soll, der blind antwortet ihm, Rabuni, ich mochte wieder sehen können 52. Jesus sagt zu ihm, Geh, dein Glaube hat dich geheilt, sofort konnte wieder sehen und folgte ihm auf dem Weg.